Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts. Wir sind da, ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute auch wieder. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen, der möge sich bitte melden. 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Sylia und sie ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Sylia, hallo. Weswegen rufst du mich an? Ich bin erstmal total froh, dass ich überhaupt bei dir durchgekommen bin. Es freut mich wirklich, dich zu sprechen. Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, super. Und so, es geht darum, ich habe heute erfahren, dass mein Vater wegen Krebs im Krankenhaus liegt. Mhm. Und das Problem ist halt eben, ich habe seit 5 Jahren keinen Kontakt zu meinem Vater. Achso, du hast seit 5 Jahren keinen Kontakt mehr? Nee, habe ich nicht mehr. Auch nicht zu deiner Mutter? Meine Mutter ist verstorben, als ich 3 Jahre alt war. Ah ja. Warum hast du so lange keinen Kontakt zu deinem Vater gehabt? Weil mein Vater mich mit 20 Jahren rausgeschmissen hat, weil ich mit seiner Frau nicht klarkam. Ach so, mit der neuen Frau. Ja, genau. Also meine Mutter ist gestorben, als ich 3 war, und dann hat mein Vater 9 Monate später meine Stiefmutter geheiratet. Mhm. Und die hat uns von Anfang an nicht akzeptiert. Ah ja, das heißt, du hast es schwer gehabt. Als Kind, als Jugendliche. Also einigermaßen wirklich sehr schwer gehabt. Also meine Stiefmutter hat mich ziemlich körperlich misshandelt. Ach so, so schlimm war es, dass sie dich, dass sie gewalttätig war und dich geschlagen hat? Ich komme heute sogar nicht klar damit. Ich habe einige Therapien gemacht. Ah. Das ist heute, fällt mir das sogar sehr schwer im Alltag, irgendwie damit klarzukommen. Magst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, was sie mit dir gemacht hat, die Stiefmutter? Ja, bestes Beispiel war zum Beispiel, ich war 4 Jahre alt gewesen, da hat meine Stiefmutter mich in Unterwäsche rausgeschmissen vor die Tür und hat gesagt, du gehörst hier nicht hin. Und da saß ich Winter draußen vor der Tür, meine Füße und meine Hände sind blau angelaufen. Mhm. Und da kam mein Bruder und hat das mitgesehen und hat meine Stiefmutter zur Rede gestellt, hat gesagt in der Art so, was machst du, was ist jetzt gerade passiert in der Art, ne? Mhm. Was machst du mit ihr? Und da haben sich beide gefetzt und da kam mein Vater und hat meinen Bruder rausgeschmissen. Obwohl mein Bruder mich beschützt hat in dem Moment. Aber mein Vater war das in dem Moment egal, weil... Also, das hat sie schon gemacht, da warst du ein 4-jähriges Kind. Ja, was hat sie später, als du älter warst, mit dir gemacht? Ich wurde jahrelang von meiner Stiefmutter missbraucht. Ich wurde immer als 5. Rad am Wagen gesehen. Also misshandelt, nicht missbraucht. Ja, genau, misshandelt. Misshandelt. Also sie hat dich heftig geschlagen. Auf jeden Fall. Wohin hat sie dich geschlagen? Allgemein, also... Sie hat mich mit einem Stock geschlagen oder sie hat mich, wenn ich von der Schule kam, geschlagen. In der Art so, was willst du hier oder so. Hm. Du hast gesagt, da gab es noch einen Bruder. Das war auch der Sohn deiner Mutter. Ja, das ist mein Bruder. Wie viele Kinder haben denn also deine Mutter und dein Vater zusammen? Also wir sind insgesamt 3. Ja. Also ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ja, und die Kinder sind von deiner Mutter? Von meiner Mutter, ja. Ja. Hat sie denn die Stiefmutter, die anderen Geschwister auch so schlecht behandelt? Nö, eigentlich nicht. Also meine Stiefmutter hat noch 3 Kinder mit meinem Vater. Mhm. Die hat sie eigentlich gut behandelt. Also es war immer so. Ja, aber ich meine jetzt deine Geschwister, deine leiblichen Geschwister hat die... Ja, das war sowieso. Wir wurden getrennt. Also wir waren die Kinder von dieser Frau. Und wir wurden immer getrennt. Wie, ihr wurdet immer getrennt? Also ihr wohntet doch alle zusammen damals? Ja, wir wohnten zwar zusammen, aber trotzdem waren wir irgendwie außerhalb. Also ich verstehe. Also sie hat deine leiblichen Geschwister auch sehr schlecht behandelt. Ja. Ja, haben wir uns gerade missverstanden. Also mein Bruder, hat sehr früh geheiratet, aber trotzdem mein Bruder und ich, wir waren irgendwie... Mhm. Welche Rolle hatte denn dein Vater dann in der Jugend und in der Kindheit? Der hat ja mitbekommen, dass seine neue Frau seine anderen Kinder, also seine Kinder, was heißt anderen, seine Kinder schlecht behandelt hat. Wie hat er sich verhalten? Anfangs hat er versucht, uns zu beschützen. Mhm. Weil wir ja keine Mutter hatten. Wir waren auf ihn angewiesen. Er hat uns versucht zu beschützen. Ja. Aber irgendwie trotzdem hat es irgendwie nicht hingehauen. Also sie hat sich durchgesetzt. Sie hat sich durchgesetzt, genau. So, und dann hat dein Vater dich, als du 20 warst, jetzt bist du 26, hat dich rausgeschmissen wegen dieses Konfliktes mit der Stiefmutter. Genau. Er hat mich rausgeschmissen. Ich hatte gar nichts. Ich habe gerade meinen Realabschluss beendet. Ich hatte keine Ausbildungsstelle. Ich habe kein eigenes Geld verdient. Ich hatte nichts. Wo bist du da hingegangen? Mein Bruder. Ah, der Bruder hat dich aufgenommen. Auf jeden Fall. Also mein Bruder hat mir wirklich... Der hat mir sehr viel geholfen. War denn da, damals, als du rausgeschmissen wurdest, etwas Besonderes noch vorgefallen, dass er gesagt hat, jetzt raus? Was heißt jetzt raus? Wir sind eine türkische Familie gewesen und dass man ein türkisches Mädchen rausschmeißt, das ist schon eine großartige Sache, ne? Das glaube ich, ja. Ich habe meinem Vater nie Schande bereitet, dass er mich rausschmeißt. Und hat mich von heute auf morgen rausgeschmissen. Ich hatte nichts gehabt. Also da gab es nicht nochmal einen ganz heftigen Streit? Was heißt heftigen Streit? Heftigen Streit gab es doch mit meiner Stiefmutter. Ja, gab es da nochmal einen besonderen Anlass, dass er dich rausgeschmissen hat? Nee, ich habe mich einfach mit meiner Stiefmutter gestritten. Wieder mal. Und da hat er gesagt, jetzt spare ich Ja, heute was. Auf morgen irgendwie geh, wo du hingehen willst. Verstehe. Ich habe mit dir nichts mehr zu tun. Und es hat mich sehr verletzt, weil immerhin war das mein Vater gewesen. Natürlich. So, jetzt kommen wir auf die Grundproblematik zurück. Dein Vater ist schwer krebskrank, sagst du. Ja. Wie schwer ist er krebskrank? Also man gibt den ungefähr 6 Monate. Wer hat dir das gesagt? Also mein Bruder war heute im Krankenhaus gewesen. Ich habe das heute erst erfahren. Dein leiblicher Bruder? Genau. Mhm. Er war im Krankenhaus gewesen. Die Ärzte haben meinem Vater nicht gesagt, dass er todkrank ist. Mhm. Und mein Bruder war heute da gewesen und er hat es erfahren und hat es mir heute erzählt. Also da denke ich mir, soll ich ihn irgendwie noch da besuchen gehen? Das ist der Konflikt. Soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen? Genau. Ist er mit dieser Frau, mit deiner Stiefmutter noch immer zusammen? Ja. Auch wenn ich da hingehen würde, ich würde sie auch in dem Moment wiedersehen. Nicht unbedingt, sie wird ja nicht ständig da sein. Ja, ich weiß ja nicht, aber ich habe schon einige Therapien hinter mir, irgendwie, dass ich versuche zu vergessen. Und verstehe, großes Problem. Hat der Vater sich in diesen 5 Jahren nicht ein einziges Mal bei dir gemeldet? Nein. Das ist ja auch bitter. Ist so bitter. Weder zu Geburtstag, weder zu Weihnachten. Aber die anderen leiblichen Geschwister hatten schon noch Kontakt mit ihm immer wieder? Nee. Auch nicht. Also niemand hat sich bei denen gemeldet. Aber der Bruder war ja jetzt da im Krankenhaus. Weil er das mitbekommen hat. Von wem? Von meiner Tante hat er das mitbekommen, dass über die er Familie. Krank ist. Genau. Und dann ist er hingegangen, weil mein Bruder hat wirklich ein sehr weiches Herz, aber... Ich glaube, ich bin nicht einmal da gewesen. Süle, ja, sag mal so ganz spontan, was dein Herz sagt. Also, ich weiß es nicht. Ich bin seit heute mit mir am Kämpfen, ob ich den überhaupt besuchen soll. Hm. Ich kann irgendwie nicht verdrängen, was da damals passiert ist. Ja. Irgendwie tut es mir auch leid, dass er so schwer erkrankt ist, weil es ist in meinem Vater. Aber da denke ich mir wiederum, ist es überhaupt wert, ihn irgendwie zu besuchen? Weil immerhin... Was jetzt in meinem Leben passiert ist, weil wo ich jetzt gerade bin, hat der einen großen Schuld damit. Weil ich komme jetzt gerade, mein Leben ist schwer genug und ich muss so einiges mit mir kämpfen, dass ich überhaupt diese Vergangenheit irgendwie versuche zu verdrängen. Verstehe. Ist es überhaupt wert, meinen Vater zu besuchen, nur weil es mein Vater ist? Also er hat dir ja indirekt, weil er dich nicht geschützt hat, eben sehr, sehr viel angetan in all den Jahren. Ich finde, das muss ein Vater tun, oder? Seine Kinder beschützen. Natürlich. Also, weißt du, spätestens bei der Aktion, die du gerade am Anfang erzählt hast, als die Stiefmutter dich als 4-jähriges Mädel in Unterwäsche rausgeschickt hat, nach draußen in den kalten Wintertag ausgesperrt hat, spätestens da hätte er schon auf den Tisch schlagen müssen und sagen, hier, Mädchen, so geht das nicht. Ja, genau, das sehe ich auch so. Und das war nur ein Beispiel wahrscheinlich von 100 Beispielen, die dann im Laufe der Jahre gekommen sind. Also wir waren ganz einfach viel zu klein gewesen. Ich denke mir die ganze Zeit, die wahre Liebe, was jemand dich liebt. Ich will dir mal was sagen. Entschuldige, eigentlich müsste er liegt jetzt schwer krank im Krankenhaus. Weiß er, dass er sterben wird? Nein. Aber er weiß, dass er schwer krank ist? Er weiß, dass er krank ist, aber er weiß nicht, dass er sterben wird. Also das wissen jetzt nur wir. Weiß er, dass er Krebs hat? Nein. Auch nicht? Nein. Also die Ärzte haben ihm das noch nicht gesagt. Ach so. Also wir wissen das zurzeit nur. Mhm. Ich denke mir ganz einfach, er ist mein Vater, er ist mein Fleisch und Blut und es war seine Aufgabe, dass er mich beschützt. Mhm. Ich dachte gerade, wenn, nehmen wir mal an, er wüsste zumindest, dass es ihm sehr schlecht geht, dann könnte er von sich aus ja auch den ersten Schritt machen. Er muss dich ja eigentlich um Vergebung bitten für das, was geschehen ist, nicht du ihn. Er trägt ja die Schuld an der ganzen Geschichte. Ich glaube, mein Vater denkt nicht so weit. Mhm. Das ist es. Also, und wenn du sagst, du hast sogar Angst auch vor der Konfrontation, dass die Stiefmutter eventuell da sitzen könnte und dass dann alles wieder aufgewühlt wird, was du vielleicht mühsam in deinen Therapien verarbeitet hast. Die Angst hast du? Ja, was heißt die Angst habe ich? Ganz einfach, das ist einfach so, ich komme einfach alleingelassen vor. Mhm. Mhm. Auch wenn ich hier geboren und aufgewachsen bin, ich bin ein deutsches Mädel, das würde ich von mir so auch so sagen. Mhm. Ich liebe mein Land. Mhm. Deutschland ist mein Land. Mhm. Aber das Problem ist einfach nur so, ich komme mir einfach alleingelassen vor. Mhm. Also ausgegrenzt. Wenn du das in Gedanken durchspielst, du würdest den Vater besuchen, was für Gefühle kommen da auf? Also ich habe heute erfahren, dass er Krebs hat, dass er noch 6 Monate zu leben hat. Und ganz ehrlich, ich habe mir auch selber gedacht, vielleicht bin ich ja innerlich böse oder so. Hm. Es hat mich nicht bewegt. Überhaupt nicht. Hm. Also du bist nicht traurig geworden? Nein, überhaupt nicht. Da gibt es auch nichts in dir, was traurig geworden ist? Nein. Ich kämpfe einfach mit dem Gedanken, was ist, wenn ich ihn nicht besuchen gehe und ich bereue das in 10 Jahren. Ich will mir einfach nicht diese Last auf mich zukommen lassen. Das ist das Einzige, was ich daran denke. Das ist eine richtige Überlegung, Silja. Das ist genau die richtige Überlegung. Kann man das hinterher vor sich verantworten, wenn man nicht hingegangen ist? Genau. Du hast uns ja nur einen Ausschnitt dessen erzählt, was da passiert ist. Aber ich spüre das ja schon so, dass das sehr, sehr schlimm war früher. Und wie gesagt, dass er der Schuldige ist. Also ich würde es keinem wünschen. Das, was ich mitgemacht habe, würde ich nicht mal meinen schlimmsten Feind finden. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Also ich bin ja nur auch immer jemand, der sagt, irgendwie, man muss auch vergeben können und verzeihen können. Aber es gibt eine Verletzung, da muss man auch nicht mehr vergeben, finde ich. Da verbiegt man sich, wenn man vergibt. Das hast du richtig gesagt, das stimmt. Mhm. Wenn du ich habe gerade so genau hingehört, als du gesagt hast, ich war überhaupt nicht traurig, als ich gehört habe, dass der so schwer krank ist. Das sagt viel für mich aus. Also ich habe, das wäre das Gleiche, wie als ob ich meinem Bruder fragen würde, wie war dein Tag? Mhm. So kam das für mich rüber. Das würde dann ja auch bedeuten, dass du, wenn er irgendwann mal verstorben ist, dass du auch kein schlechtes Gewissen haben brauchst, dass du nicht nochmal hingegangen bist. Lass uns doch folgende Sache mal überlegen. Du entscheidest zunächst einmal nicht hinzugehen. Ja. Sollte er wird ja vielleicht dann über kurz oder lang doch erfahren, was mit ihm los ist, sollte von ihm aus der Wunsch geäußert werden, dass er gerne mit dir sprechen möchte, dann geh hin. Dann geh auf jeden Fall hin. Ja, das habe ich schon auch überlegt. Also ich finde, das musst du machen. Wenn von ihm aus das kommt, das muss man machen. Aber ich würde, glaube ich, an deiner Stelle, so wie du es jetzt geschildert hast, auch nicht hingehen zunächst. Nee. Also ich kämpfe schon sehr mit mir. Ich habe das heute erst erfahren. Ich kämpfe wirklich mit mir, ob ich da hingehen soll. Ja, das ist auch eine ganz persönliche Gewissensentscheidung. Da darf man nicht leichtfertig, ich kann dir das gar nicht raten, weißt du? Weil das musst du in deinem tiefen Inneren mit dir ausmachen. Aber ich kann dir nur so eine Einschätzung sagen von dem, was du mir gerade so erzählt hast. Ich glaube, ich würde jetzt zunächst nicht hingehen. Ich sage dir mal zunächst. Das kann sich ja auch noch ändern in den nächsten Monaten, wenn du noch neue Informationen bekommst, wie es ihm geht. Und wie gesagt, wenn etwas von ihm kommt, dann finde ich schon, solltest du es tun. Ja, ich habe mir auch überlegt, ob ich vielleicht erst in ein paar Monaten dahin gehen sollte. Also jetzt gerade nicht. Nein, jetzt gerade nicht. Das, glaube ich, kann man wirklich klar sagen. Jetzt gerade nicht. Im Moment noch nicht. Ja. Silja, mehr kann ich dir leider nicht sagen. Aber das war ja auch, glaube ich, dein Anliegen, einfach nur meine Einschätzung mal zu hören. Ja, auf jeden Fall. Du hast mir schon sehr weit geholfen, ganz ehrlich. Wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Und die richtige Entscheidung, wie immer sie dann auch aussehen mag. Ja, vielen Dank, Domian. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Morgen heißt unser Thema. Passt jetzt vielleicht auch so ein bisschen zum Thema von Sylia gerade. Morgen heißt unser Thema, ich bringe es nicht übers Herz. Die ganze Sendung steht unter dem Thema, ich bringe es nicht übers Herz. Und möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich vor einer wichtigen Entscheidung ja im gewissen Sinne drücken oder zögerlich sind zu entscheiden. Zum Beispiel, ich bringe es nicht übers Herz, meinem Partner zu sagen, dass ich sterben muss. Ich bringe es nicht übers Herz, meinem Kind zu sagen, wer sein wirklicher Vater ist. Oder ich bringe es nicht übers Herz, ihr oder ihm, meinem Partner, zu sagen, es ist aus, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wenn ihr in einer solchen Situation seid im Moment, dass ihr sagt, ich bringe es einfach nicht übers Herz, das und das zu sagen oder das und das zu tun und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr, wie immer, unter unserer bekannten Telefonnummer oder mailt uns domian@wdr.de. Heute freie Themennacht, wie immer, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Steffen, der ist 30. Guten Morgen, Steffen. Ja, schon guten Morgen, Domian. Steffen. Freut mich, dass ich mit dir sprechen kann. Ja, freut mich, dass du da bist. Ja, auch wenn es ein trauriger Anlass ist. Was ist denn los? Erzähl mal. Ich dich anrufe. Und zwar, mein Vater ist gestorben. Wann ist er gestorben? Der ist ich bin ein bisschen aufgeregt, ja. Am 22. Mai ist er an Krebs gestorben. Ich gehe mal davon aus, dass dein Vater noch nicht so alt war. Du bist 30. Nein, wir waren eine große Familie, also das heißt, klar ist er nicht alt gewesen, aber 67 ist er geworden. Mhm. Und ja, wir waren halt, wir sind eine große Familie, ich habe noch 4 Geschwister, aber ich hatte, so wie meine Geschwister auch, ein sehr enges Verhältnis zu meinem Vater. Also eine wichtige Person für dich? Es war eine sehr wichtige Person für mich. Ist dein Vater? Also eigentlich genauso wichtig wie meine Mutter, auch wenn manche vielleicht immer sagen, ja, für mich ist vielleicht die Mutter wichtiger oder so. Ja, kann man das ja. Kann ich gar nicht mal so genau klassifizieren. Aber deine Mutter lebt noch? Meine Mutter lebt noch. An was ist dein Vater verstorben? Bitte? An was ist dein Vater verstorben? Er hatte Blasenkrebs. Ja, das hat er wahrscheinlich dann schon sehr lange gehabt, oder? Er hat es seit 2008 gehabt. Anfang 2008 ist das diagnostiziert worden. Mhm. Und dann war das eigentlich nur ein Auf und Ab und ja, ein Hoffen und dann wieder enttäuscht werden, dass die Chemotherapie doch nicht angeschlagen hat. Mhm. Hat er sehr gelitten in der letzten Zeit vor allem. Ja. Er war viel, also er war ein Mensch, der sich für uns alle, also meine Geschwister sind älter als ich, die hatten schon ihre eigene Familie, also und auch Kinder und man kann sagen, er hat sich wirklich immer für uns eingesetzt, er war für uns alle da. Und ist er im Krankenhaus, im Hospiz oder zu Hause gestorben? Er ist zu Hause gestorben, wollte er. Warst du dabei? Ja, ich muss dazu sagen, ich bin blind und meine Geschwister und meine Eltern haben mir auch immer gesagt, ja, wie schlimm das ist. Ja. Du konntest, das ist ja dann noch eine ganz andere, warst du von Geburt an blind? Ich bin von Geburt an blind, also ich habe nur ein bisschen hell und dunkel erkennen können, das heißt keine Umrisse. Ja, also ich stelle mir das gerade so, versuche es mir vorzustellen für einen blinden Menschen, ist das ja dann noch ein ganz anderes Erleben, wenn man bei einem Sterbenden sich aufhält. Man hört ja nur. Man hört das, man hört die Schwäche. Was hast du gehört? Ich habe, also gehört habe ich, wie sein Atem immer schwächer wurde. Und man, ich würde es so beschreiben, man spürt förmlich, wie das Leben aus einem Menschen weicht. Und ich habe von meinen Geschwistern immer beschrieben bekommen, er konnte ja nicht mehr wirklich viel, also nicht mehr richtig essen und so. Ne? Ja. Das heißt, er hat dann flüssig Nahrung, also diesen Nahrungsersatz. Ja, diese Astronautennahrung wahrscheinlich. Ja, ne? Ja. Mhm. Und jedenfalls war das dann sogar so schlimm zum Schluss, dass er nicht mehr mal schlucken konnte. Mhm. Und dann ist mir so schlagartig klar geworden, mein Gott, das sind ja auch alles Muskeln. Ja. Und jedenfalls hat er dann so abgebaut. Und wie ist als das? Als ich ihn umarmt habe, habe ich das quasi erstmal richtig gespürt. Wie ist das? Wie hört man den Tod im Moment des Todes? Wie hört man das? Schwer zu sagen. Also das ist. Du hast gehört, dass der Atem. Ja, genau, dass der Atem nachlässt. Und der wird dann so stoßweise kommt er dann auch noch. Weißt du? Also du merkst förmlich, dass okay, im nächsten Moment wird der Mensch nur noch röcheln, sag ich mal. Also man spürt das, man hat das wirklich gespürt und ich hatte vor diesem Moment auch wahnsinnige Angst und habe dann gewusst, im nächsten Moment werden wir uns alle irgendwie umarmen und gemeinsam. Wie viele Leute waren da noch im Raum? Also es waren, das weiß ich gar nicht mehr so genau, also mehr als 6 Leute waren da. Also die engste Familie? Die ganze Familie, der ganze enge Verwandtenkreis war da. War er dann am Ende noch bei Bewusstsein oder nicht mehr? Er war schon noch bei Bewusstsein, konnte sich aber nicht mehr äußern. Also eine ganze Woche war es eigentlich für ihn nur noch ein Leiden gewesen. Und ich sag mal, die Woche, wo der Vatertag war, da habe ich am Dienstag noch normal mit ihm gesprochen. Da haben wir am Dienstag noch wirklich ein normales Gespräch geführt, so wie du und ich. Da war er geistig noch voll da. Und dann waren das ja immer, das sind ja immer Schübe, das sind ja richtige Phasen, wo dann die Schmerzen kommen. Und wie das dann ist, noch mit dem Morphium und was man dann alles kriegt. Glaubst du denn, dass er sehr starke Schmerzen hatte? Zum Schluss glaube ich schon, aber ich habe immer den Eindruck gehabt, er hat noch gespürt, dass wir alle bei ihm waren. Ja, sicherlich, das glaube ich auch. Das glaube ich schon, auch wenn er gar nicht mehr so ansprechbar war, spüren Sterbende das. Er hat noch immer mal genickt und hat auch wahrscheinlich mitbekommen, dass die Ärztin auch immer da war, unsere Hausärztin. Er hat auch mitbekommen, er wusste auch, dass es zu Ende geht. Ja, das wusste er. Und als du da das letzte Mal mit ihm gesprochen hast, was hat er da gesagt? Das ist eine sehr gute Frage. Also das Letzte, was ich noch weiß, hat er leider nur noch sagen können, dass er sehr starke Schmerzen hat. Nun war dein Vater sehr schwer krank. Das ist eine schlimme Krebsart und du hast ihn schwer leiden sehen. Ja. Gab es auch einen in all der Verzweiflung und der Trauer, wenn der Vater einen verlässt, auch so einen Moment, dass du gedacht hast, es ist gut, er hat es geschafft? Ja. Genau in dem Moment, wo er gestorben ist. Ich habe es nicht mehr fertiggebracht, irgendwas zu sagen. Also ich war geschockt. Ich habe damit gerechnet. Die Familie war natürlich, es war immer jemand da. Meine Mutter und ich waren nie allein. Die letzte Woche, wo er nicht mehr ansprechbar war. Und es war dann so, dass ich schon gedacht habe, dass wir alle gedacht haben, eigentlich wird er froh sein, wenn er keine Schmerzen mehr hat. Und wie gesagt, im letzten Moment, als er gestorben ist, habe ich eigentlich kein Wort mehr über die Lippen gebracht, weil ich so, mir war die Kehle zugeschnürt. Und als dein Vater ich habe aber in dem Moment gedacht, ein Glück wirst du bald keine Schmerzen mehr haben. Ja. Tröstet dich das? Das ist immer furchtbar. Ja? Manche Leute sagen, wie kannst du das nur denken oder so. Das hat mir so keiner gesagt, aber du weißt ja, wie es ist, das denken manche Leute. Ja, aber ich finde das völlig in Ordnung, wenn man das so denkt, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Tröstet dich das heute ein wenig? Ja, ich würde sagen, ich bin froh, dass ich mich so von meinem Vater habe verabschieden können. Wie war denn dann die Verabschiedung, als er verstorben war? Er ist zu Hause verstorben, ihr wart alle da. Wie lange ist er noch im Haus geblieben? Ich habe dann eigentlich jedes Zeitgefühl irgendwie verloren. Also schätzen würde ich jetzt mal 2 Stunden. Und man hat ihn dann aufgebahrt. Und ja, das war dann auch nochmal so ein ganz schwerer Schritt für mich, weil ich nicht wusste, wo möchte ich das erleben. Also als dann so der Bestatter und alles kam, Da hat mich meine Schwester gefragt, möchtest du allein sein oder möchtest du hier sitzen bleiben? Mhm. Und da war ich irgendwie völlig überfordert mit der Situation und habe ihr dann relativ laut gesagt, ja, weiß ich doch nicht, ich habe doch keine Ahnung, weil ich war damit völlig überfordert und war in dem Moment auch völlig erschrocken, weil ich meine Schwester in dieser Situation so angefahren habe. Das wird sie dir nicht übel nehmen. Jeder Mensch, das ist ein wirklich ein Schockzustand. Da reagiert jeder anders. Ja, und ich habe mich dann doch eher entschieden dafür, nicht allein. Also du hast dich entschieden, dass du alleine bei ihm geblieben bist. War das eine gute Entscheidung? Das war eine sehr gute Entscheidung. Hast du ihn auch noch angefasst? Ja. Ja. Ich habe dann sogar noch ein paar Minuten, wo er schon verschwommen war, habe ich noch seine Hand gehalten. Also ist das ein guter Abschied gewesen, kann man so sagen. Ja. Er ist am 22.05. verstorben, sagst du? Ja. Das ist ja nun gerade mal ein paar Wochen her, zwei Wochen her. Richtig. Da ist der Schmerz und die Trauer und auch der Schock immer noch groß. Ja. Und dann waren jetzt natürlich noch die Pfingstfeiertage und jetzt am Freitag ist dann, also da wollte eine Feuerbestattung haben und da ist jetzt dann die Beisetzung am Freitag. Also das steht mir noch bevor. Das ist dann auch nochmal sehr hart. Ja, und ich habe auch ehrlich gesagt irgendwie Angst davor, weil man das so als endgültigen Abschied sieht. Also, wobei, ich sag dir, den wirklichen Abschied hast du schon genommen. Ja, aber... Das ist natürlich nochmal ein schwerer Gang. Das ist richtig. Man trauert irgendwie, wenn jemand so krank ist, sage ich, trauert man zweimal. Also ich habe das Gefühl, man trauert zweimal. Ja. Einmal, wenn man das erfährt, wenn man sich darauf einstellen muss. Und das war auch für ihn sehr, sehr schwer, uns das mitzuteilen. Also er war auch ein Mensch, der viel unterwegs war. Also beruflich war er immer Kraftfahrer gewesen. Und dadurch... hat er das auch sehr genossen, zu reisen und so weiter. Also Steffen, ich wünsche dir für den Freitag, das ist natürlich dann wirklich nochmal ein harter Tag, da hast du recht. Da wünsche ich dir wirklich, dir und deiner Familie sehr viel Kraft. Es tut mir sehr leid, dass dein Vater verstorben ist. Und ich wollte noch sagen, ich finde es halt auch noch schade, dass halt auch meine Freundin nicht dabei sein kann. Warum nicht? Weil... Ja, wir führen halt eine Fernbeziehung sie muss leider zu der Zeit arbeiten. Und das ist aber deine Familie ist ja da. Und meine Familie ist da. Und ich wollte nur an dieser Stelle ihr nochmal sagen, dass ich ihr so sehr danke, dass sie so für mich da ist. Und auch wenn sie halt nicht direkt bei mir sein konnte in dem Moment, wir haben dann jeden Tag Online-Kontakt und... Das hat dir schon sehr geholfen und war sehr wichtig für dich. Ja, und leider hat sie halt auch noch keinen Führerschein, sodass es für sie dann auch wieder schwierig war, zu mir zu kommen. Das sind ja über 5,5 Stunden, was sie dann fahren müsste. Weißt du, was wir jetzt machen, Steffen? Jetzt werden wir das Gespräch hier beenden und dann rufen wir dich aber nochmal an, damit du nicht jetzt so ganz alleine bist. Okay. Das ist lieb von euch. Also von meiner Seite aus nochmal viel Kraft für Freitag. Dankeschön. Es tut mir sehr, sehr leid, dass dein Vater verstorben ist. Domian, könntest du mir noch einen Gefallen bitte tun? Bitte? Und zwar wäre es ganz lieb, wenn du von meiner Freundin vielleicht ein Autogramm schicken würdest. Das kannst du gleich meinen Mitarbeitern sagen, das mache ich sehr gerne. Danke, das ist lieb. Alles Gute. Ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Das hat mir schon sehr geholfen. Sehr gerne, Steffen. Alles Gute und mach weiter so. Dankeschön. Du legst bitte auf, wir melden uns gleich. Mach ich. Tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 5050. Sabine, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Sabine, was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich hauptsächlich jetzt erstmal Ende 8. Monat schwanger bin. Und im 8. Monat? Im 8. Monat, ja. Ja. Und gerade letztendlich die Gewissheit bekommen habe, dass mein Lebensgefährte und eigentlich der Vater des Kindes fremd geht. Das heißt, zumindest die Anstalten macht wiederholten Male und bist du zum ersten Mal schwanger? Ich bin zum ersten Mal schwanger, jawohl. Also ist das natürlich was Besonderes, wenn man mit 40 zum ersten Mal schwanger wird? Ja, grundsätzlich schon. Also es hat lang gedauert, beziehungsweise es war eigentlich immer der nicht passende Mann dabei und ich dachte, wir wären uns jetzt sicher, wir wollten es beide. Er wollte es eigentlich noch mehr als ich. habe lange gezögert. Wie lange seid ihr denn zusammen schon? Wir sind 2 Jahre zusammen. Wir kennen uns auch aus dem Internet. Ja. Und haben uns auf so einer Singlebörse kennengelernt. Ist das wirklich der erste Mann, von dem du jetzt gesagt hast, mit dem möchte ich wirklich ein Kind haben? Ja, mit dem ich also wirklich kopflastig auf jeden Fall gesagt habe, das ist der Richtige. Kopflastig? Was heißt das? Ja, ich hatte davor schon mal eine Beziehung, da war auch verheiratet. Und da hat der Kopf letztendlich verhindert, würde ich mal so sagen. Aber er gar nicht zugekommen ist. Aber du hast nicht gerade gesagt, der war auch verheiratet, das hast du nicht gesagt. Nee, verheiratet war nur ich mit dem vorherigen Mann. Achso, verstehe. Jetzt bist du schwanger im 8. Monat, das ist natürlich, das Kind kommt bald auf die Welt. Und jetzt bist du ihm auf die Schliche gekommen, dass er fremd geht? Ja, das Problem ist, ich habe einfach das Gefühl, er ist internetsüchtig oder chatsüchtig. Mhm. Er braucht das ständig von irgendwelchen Weibern angehimmelt zu werden. Mhm. Und bisher habe ich ihn mal letztendlich rechtzeitig entdeckt. Er hatte entsprechende SMS auf seinem Handy drauf. Mhm. Er hat mich ja quasi dazu erzogen. Ich bin fast schon neurotisch, kontrollsüchtig mittlerweile. Weil ich halt immer denke, irgendwann ist die nächste SMS fürs nächste Treffen drauf. Aber seit wann registrierst du das oder nimmst du das wahr? Das war eigentlich immer wieder, von Anfang an. Die ganzen 2 Jahre? Ja. Ist denn dann in diesen 2 Jahren auch irgendwas mal gelaufen mit einer anderen Frau? Nicht effektiv. Also es läuft immer nur übers Internet? Ja, also anderthalb Mal habe ich es also kurz vorher noch verhindert, weil ich es als festgestellt habe. Was macht er denn via Internet mit den Frauen? Machen die Telefonsex oder Chemsex? Nee, die schreiben sich an. Ich meine, so haben wir uns letztendlich auch kennengelernt. Und flirten. Und er ist eigentlich da ziemlich drastisch dann und möchte sich eigentlich relativ schnell dann mit denen treffen, um gewisse Dinge vorzunehmen. Ich habe gerade nicht richtig verstanden, wie du das überhaupt zum ersten Mal mitbekommen hast. Hast du geschnüffelt auf seinem Handy? Ja, irgendwann kam halt morgen, ich weiß nicht, morgen ist Rosenmontag oder so. Es war auf jeden Fall so ein ganz blöder Tag hier in Köln. Mhm. Und da kam die entsprechende SMS an. Auf seinem Handy, auf seinem Telefon, und da hast du raufgeguckt? Ja, genau. Und dann mit dem Namen so konnte ich nicht anfangen. Und ich gehe mir davon aus, dass du ihn da auch immer wieder zur Rede gestellt hast. Immer wieder. Wir haben sogar eine Paartherapie gemacht, beziehungsweise angefangen. Ach du je. Und bis das der Tod uns scheidet. Ich meine, heiraten wollte ich nicht mehr. Mhm. Und schon. Und irgendwie musste er natürlich damit parat kommen, das auch so akzeptieren. Aber was sagt er denn? Zum Beispiel in der Paartherapie redet man da ja rüber. Wie rechtfertigt er das? Wie erklärt er sich? Ja, dass das irgendwie ist einfach, weil ich dann irgendwie hundemüde abends auf der Couch einschlafe. Ihm fehlt dann der Gesprächspartner. Und ansonsten kann ich nur von mir aus sagen, es hat gestimmt. Also ich bin ja nicht irgendwie blauäugig oder mit einer rosaroten Brille bestückt. Also es stimmt alles sonst. Ich meine, also Gesprächspartner, wenn er nur einen Gesprächspartner will, kann er sich ja auch einen Freund suchen, einen Mann suchen. Das wäre das Beste, das habe ich ihm schon gesagt, ja. Also geht es ihm nicht um die reine Gesprächspartnerschaft, sondern er will auch so ein bisschen Erotik dabei haben. Die will er definitiv dabei haben, ja. Und das gibt er aber nicht zu? Nein. Niemals, bis heute nicht? Nee, ich habe ihn ja quasi eben dann zum wiederholten Male angeschrieben mit meinem Pseudoprofil, was ich noch von seiner letzten Aktion hatte stehen lassen. Achso, du bist also als eine andere Frau an ihn herangegangen, ja, genau, im Netz. Und da ist er drauf angesprungen? Direkt angesprungen. Und er hat doch direkt seine Bilder verschlüsselt, mir dann preisgegeben. Und Nacktbilder? Nee. Also nur Teil, Körperteile. Mhm. Aber das ist ja interessant. Du hast dich als andere Frau ausgegeben und hast mit ihm geschrieben im Internet. Ja. Bist du so richtig an ihn rangegangen, auch im sexuellen Sinne? Um das zu testen? Nein. Das kam nein, von ihm aus sogar? Kam von ihm aus. Da braucht man gar nichts machen. Also wie weit? Macht er so richtig sexuelle Anspielungen und stellt sich sexuelle Aktionen mit dir vor? Ja, klar. Also nicht mit dir persönlich, sondern mit der Frau, die du vorgibst zu sein? Ja, genau. Also geht er quasi so im Kopf schon, aber heftig fremd, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Also er schreibt mit den Frauen, als würde er mit denen Sex haben. Er steigert sich in solche Fantasien hinein. Ja, ich weiß nicht, ob er dann letztendlich wirklich im letzten Moment den Mumm hätte oder ob er es schon gemacht hat. Ich kann es gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich im Moment hier sagen oder glauben soll. Aha. Nein, aber vom Schreiben her macht er es schon, ne? Also ist die Treffen sind auf die eine Sache ausgelegt, ganz klar. Mhm. Das steht auch dann so drin. Und der hängt wie oft vor dem Netz? Ja, ich habe ihn jetzt dann vor anderthalb oder zwei Wochen rausgeschmissen und ach so? Weil er einfach von sich aus, ich meine, es ist ja nicht das erste Mal gewesen, er ist nicht von sich aus auf die Idee gekommen, obwohl er das in der Therapie ja auch schon gesagt hatte, dass das nicht in Ordnung ist, dass das nicht funktionieren kann. Selbst wenn er, wie er sagt, einfach nur ist, um irgendwelche Profile sich anzuschauen. Ja, das ist alles Quatsch. Das ist also Unsinn. Diese Therapie wurde abgebrochen. Ja, da hätten wir eigentlich jetzt in zwei Wochen ein Abschlussgespräch. Aber ihr seid ja nicht zu einem Ergebnis gekommen. Ja, nein. Eigentlich schon. Also beim letzten Mal sind wir da rausgegangen, dass ich halt vertrauen will, ihm vertrauen, mich fallen lassen können und mich auch verlassen können. Aber alles für die Katz. Im Grunde genommen, ja. Jetzt hast du ihn rausgeschmissen aus eurer gemeinsamen Wohnung. Ja. Wo ist er? Bei seiner Mutter. Bei seiner Mutter. Wie alt ist er denn? 43. Und er weiß, dass du im 8. Monat schwanger bist und es bald losgehen kann. Ja. Und du bist unglücklich. Ja, auf jeden Fall. Ja, das kann ich verstehen. Das wäre ich an deiner Stelle auch. Wann hast du ihn rausgeschmissen? Wie lange ist er weg? Freitags ist das eine Woche. Also eine Woche. Und habt ihr inzwischen telefoniert miteinander, irgendwie kontaktiert? Ja, schon. Und für ihn ist also klar, dass er irgendwie dann auf einem bestimmten Datum im Juni zurückkommt und das dann alles ist so wie vorher und außer mir gibt es keine andere Frau und er will auch gar keine andere Frau und ja. Also, da hast du aber einen harten Brocken, glaube ich. Wenn der verändert sich ja offensichtlich überhaupt nicht. So wie du es jetzt geschildert hast. Du machst das ja immer wieder und ein paar Therapie hin oder her macht es immer wieder. Ja. Also ich denke mittlerweile, dass er wirklich online-süchtig ist oder chat-süchtig ist und ja. Weißt du, Sabine, ich würde jetzt erstmal sagen, krieg du erstmal in Ruhe dein Kind, sofern du überhaupt jetzt in Ruhe noch so sein kannst. Das ist ja schon eine schwierige Lage für dich. Und ich wollte nur nicht alleine ein Kind kriegen. Tja. Liebst du ihn denn noch? Irgendwie schon. Aber nur irgendwie. Ja, ich habe halt irgendwie halt kein Vertrauen mehr. Verstehe ich. Du glaubst, kann ich nicht trauen. Glaubst du ihm überhaupt noch, wenn er irgendwas sagt? Nein. Manchmal, also meistens schafft er schon, mich umzudrehen, aber im Grunde genommen weiß ich nicht, wie viel noch passieren muss, bis dass ich es dann auch begreife. Er will im Juli zurückkommen, um bei der Geburt dabei zu sein? Ja, jetzt in zwei Wochen oder in 10 Tagen, um dann wieder einen auf Familie zu machen. Und ich habe auch gesagt, ich kann nicht verstehen, ich würde Urlaub nehmen, noch ein Löcher das Gespräch suchen, bis dass die Sache geklärt ist. Aber er macht es an einem Datum fest. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß es wirklich nicht. Wirst du sehr, sehr verletzt von ihm? Ja, auf jeden Fall. In all den Sorten, ja, verstehe ich. Weil ich habe lange gebraucht, um mich darauf einzulassen, wirklich ein Kind zu wollen, oder? Eigentlich besteht die einzige Chance, glaube ich, bei euch nur, dass du ihm eine Bedingung stellst, dass er sich so radikal verändert und wenn er das nicht tut, dass es keine Zukunft für euch gibt. Ja, aber wie will ich das machen? Selbst wenn ich ja jetzt fordern würde, er müsste eine Psychotherapie machen, wenn er die nur halbherzig antritt und ja, aber vielleicht würde er sie mit Überzeugung eintreten, wenn er merkt, wie ernst es dir ist. Vielleicht hat er das ja noch gar nicht so ganz richtig verstanden, oder? Ich weiß nicht. Aber immerhin hast du ihn rausgeschmissen, das ist ja schon eine Aktion. Ist das eure gemeinsame Wohnung oder ist das deine Wohnung eigentlich? Das war meine Wohnung. Das ist deine Wohnung, das heißt, du hast auch das Recht, ihn da rauszuschmeißen. Ja. Das heißt, also, was mich auch immer daran gestört hat, ich meine, das ist auch nicht das erste Mal. Er geht dann direkt ohne zu kämpfen, ohne was zu sagen oder ohne irgendwas dafür zu tun. Und er geht. Und dann, wie gesagt, ich sitze jetzt nicht hier und bettel, jetzt kommt zurück, sondern irgendwo, ich meine, klar, muss er. Von meinem Grundgefühl, während du so redest, wenn ich davon jetzt ausgehe, bin ich pessimistisch. Ich weiß. Das klingt alles mies. Und, das hat jeder, ich weiß. Ja. Und so traurig das für dich jetzt auch ist, wenn du sagst, ich wollte nie alleine ein Kind kriegen. Aber wenn du das vielleicht hoffentlich bald verarbeitet hast, hast du ein besseres Leben, als wenn du so unglücklich neben so einem Kerl lebst. der dich nur immer wieder verletzt und immer wieder verletzt und dich missachtet. Ich würde mir an deiner Stelle aber auf jeden Fall jetzt irgendwie eine Unterstützung suchen. Vor allen Dingen auch jetzt in der heiklen Zeit. Kannst du, bestünde die Möglichkeit, dass du da nochmal alleine zu dieser Paartherapie gehst? Ich habe mir schon überlegt, dass auf jeden Fall das Abschlussgespräch war. Dass du es wahrnimmst, finde ich auch. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich möchte auch gern, dass meine Psychologin gleich nochmal mit dir spricht, um nochmal ein bisschen zu überlegen, was du noch machen könntest, um dich etwas zu stabilisieren im Moment. Du musst ja fit sein und stabil. Ja. Aber wenn da wirklich keine ganz überzeugenden Aktionen von dem kommen, sehe ich da schwarz für die Geschichte. Ich weiß. Im Grunde genommen, der Verstand sagt schon, aber das Herz sagt anderes. Mhm. Ja, aber du hast ihn schon mal rausgeschmissen. Das sagt ja, dass wie du diese Lage auch einschätzt. Das heißt ja schon was. Ja, klar. Sabine, wir rufen meine Sabine, das ist meine Psychologin hier heute Nacht, die ruft dich jetzt gleich an. Ja, okay. Dann könnt ihr das mal erörtern. Also ich fände es auch gut, wenn du zu dem Abschlussgespräch alleine gehst, dann kann der Mensch, mit dem ihr da gesprochen habt, das auch noch einordnen. Der kennt euch ja jetzt noch viel besser, als ich euch kenne. Ja. Da hast du nochmal eine andere Meinung und eine sehr fundierte Meinung. Und vielleicht kann man darüber hinaus noch ein bisschen was anderes machen, für dich auf jeden Fall. Darüber könnt ihr im Hintergrund jetzt reden. Ja, okay. Dann wünsche ich dir für deine Geburt alles Gute, dass alles sehr gut über die Bühne geht und ihr beiden, der oder die Kleine, fit und gesund ist und du auch fit und gesund bist. Alles Gute. Und du legst auf, wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss, Sabine. Tschüss. Unser Thema morgen heißt, ich bringe es nicht übers Herz. Seid ihr im Moment, oder gibt es Leute bei euch, unter euch, die im Moment in einer Situation leben, wo ihr euch vor einer Entscheidung vielleicht so ein bisschen rumschleicht, rumdrückt, weil ihr Angst habt, etwas zu sagen, etwas zu tun, und ihr sagt so für euch, ich bringe es nicht übers Herz, dieses oder jenes eben zum Ausdruck zu bringen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt morgen, dann meldet euch ab 0 Uhr gerne unter der Telefonnummer 0800 220 5050, gerne auch während der Sendung, und mailen domian@wdr.de. Das Thema, ich bringe es nicht übers Herz, unser Thema morgen. Herzlich willkommen, Gabi, 43. Guten Morgen, Gabi. Hallo, Domian. Guten Morgen. Hallo, Gabi. Um was geht's bei dir? Mein Vater ist vorgestern verstorben. Ja? Ja. Ist er plötzlich verstorben? Für mich schon. Also er war schon länger herzkrank, hatte eine Herzschwäche. Wir haben aber seit Jahren keinen Kontakt. Und ich habe das erst vor 3 Wochen erfahren, dass er halt im Krankenhaus liegt und es ihm nicht gut geht. Ihr habt seit Jahren keinen Kontakt? Wir haben seit fast 20 Jahren kaum Kontakt gehabt und die letzten Jahre gar nicht. Also ich habe das letzte Mal jetzt vor 2 Jahren gesehen und dazwischen auch ein großer Abstand. Aber was ist da los? Du bist 43 und hast über 20 Jahre fast keinen Kontakt mit deinem Vater. Warum nicht? Wir haben so eine gemeinsame, ich wurde als Kind von ihm jahrelang sexuell missbraucht und auch viel mit Gewalt erlebt. Meine Eltern sind lange Zeit geschieden. Das war der Grund, warum ich irgendwann, als ich selber Mutter wurde, den Kontakt zu ihm abgebrochen habe. Du bist als Kind jahrelang von deinem Vater sexuell missbraucht worden. In welchem Alter warst du da? Das ging im Schulalter los, um 8 rum, und dann bis 13, 14. Was hat der Vater mit dir gemacht? Details möchte ich nicht. Er hat mich sexuell missbraucht. Also ich möchte jetzt keine Details erzählen. Das ist auch nicht wirklich das. Ja, aber das erklärt natürlich, dass du so auf Abstand gegangen bist zu ihm. Ja. Hast du je mit ihm später, als du älter warst, darüber gesprochen? Es kam mal ein Gespräch, das ist aber auch schon ewig, also Gespräch kann man da gar nicht zu sagen. Er hat es nie abgestritten, also er hat da zugestanden. Er hat auch gesagt, es tut ihm leid, er hat fürchterlich geweint, aber es war keine wirkliche Klärung oder für mich zufriedenstellende Klärung. Wie alt war er da? Nee, wie alt warst du da, als dieses Gespräch stattgefunden hat? 20, 21, irgendwie so. Und da hat er vor dir geweint? Ja. Da wird man doch eher wütend, ne? Ja, genau. Ich konnte da überhaupt nicht mit umgehen. Mhm. Also er, der vorher ja immer für mich so ein ganz mächtiger, dominanter Vater und Mensch war, brachte auf einmal zusammen und war ganz hilflos und klein und ich konnte da überhaupt nicht mit. Was hat denn deine Mutter zu der ganzen Sache? Welche Stellung und welche Meinung hatte sie? Wie hat sie sich verhalten? Sie glaubt das bis heute nicht oder will das bis heute nicht wirklich wahrhaben. Ach. Verdrängt das total. Obwohl dein Vater das eingestanden hat. Aber da warst du alleine mit deinem Vater, als er das eingestanden hat und geweint hat. Mit meiner Schwester zusammen. Er hat auch seiner späteren Lebensgefährtin gegenüber eingestanden. Da hat er es auch nicht abgestritten. Hat er das mit deiner Schwester auch gemacht? Ja. Und auch und mit trotzdem glaub... seiner späteren Lebensgefährtin. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das dieser Mann. Das habe ich gestern erst erfahren. Und all das glaubt deine Mutter bis heute nicht? Ja. Hast du Kontakt mit deiner Mutter? Ja. Ziemlich viel sogar. Warum? Ich weiß es nicht, weil es vielleicht die einzige Familienangehörige überhaupt noch ist, für mich, für meine Kinder auch. Weil auch das muss dich doch eigentlich, wenn du so drüber nachdenkst, unfassbar wütend machen. Immer wieder, ja. Eigentlich ist wütend gar kein starker Ausdruck genug dafür. Es ist auch Thema. Also ich mache jetzt auch gerade wieder so eine Traumatherapie schon seit einem Jahr. Begleitet mich die ganzen Jahre. Das glaube ich, das glaube ich. Er ist nie angezeigt worden von niemandem. Als ich da erstmal für mich rangegangen bin, über so eine Organisation, die es hier in Bremen gibt, da war mit Verjährungsfrist und so, da war es zu spät. Bist du froh, dass er tot ist? Nein. Also ich habe das oft vorher gedacht, dass ich ihm das wünsche oder dass ich vielleicht erst dann überhaupt zur Ruhe komme oder da Erleichterung erfahre, wenn er dann irgendwann gestorben ist, aber nee, bin ich nicht. Also ich bin schon... Bist du traurig? Ja, ja. Kann man das erklären? Ich selber nicht. Also es schüttelt mich die Tage seit Sonntag auch hin und her. Ich bin ja nun auch in der Pflicht, quasi die Bestattung organisieren zu müssen. Und es schüttelt mich hin und her zwischen dem, was er sich vielleicht gewünscht hat, zwischen dem, was ich wünsche oder überhaupt nur kann, zwischen Trauer und ihm dann noch was Schönes oder ihm noch gerecht werden, zwischen sieh zu, wie du selber in die Erde kommst und ich hau jetzt einfach ab, geh nicht mehr ans Telefon und macht ihr alle, also es ist... Warst du bei dem Sterben dabei, als er gestorben ist? Nein. Ich war 2 Tage vorher, habe ich ihn besucht im Krankenhaus, weil mich dein Nachbar angerufen hat und gesagt hat, dass er jetzt halt wieder im Krankenhaus ist. Ist er letztendlich an Herzschwäche gestorben? Ja. Ja. Genau. Als du im Krankenhaus warst, konnte er da noch sprechen? Ja. Hat er sich bei dir nochmal entschuldigt? Nee. Da war auch keine Gelegenheit. Also ich war 2 Mal im Krankenhaus, 2 Wochen davor das erste Mal. Und hatte auch gedacht, da mit ihm noch irgendwie was klären und abschließen zu können. Die hat mir vom Krankenhaus auch angeboten über so eine Sozialstation, dass wir da auch einen separaten Raum hätten haben können und so. Aber das war... Beim ersten Mal war ich so geschockt, ihn zu sehen und wie er da ist. Und beim zweiten Mal gab es einfach keine Gelegenheit, da war ich schon so schwach. Wenn du dir das jetzt so durchspielst im Kopf, hätte dir das geholfen, wenn er nochmal sich entschuldigt hätte? Ich glaube nicht. Also so im Nachhinein, auch wo ich gestern erfahren habe, dass er selbst die Tochter von seiner letzten Lebens- oder vorletzten Lebensgefährtin auch missbraucht hat. Ich glaube, egal was er mir erzählt hätte, gibt es für meinen Menschenverstand irgendwie, das geht gar nicht, da gibt es keine Erklärung, keine... Umso mehr wundere ich mich, dass trotzdem Trauer bei dir ist. Ja, mich manchmal auch, ich weiß es nicht. Es ist ganz viel verbunden, vielleicht auch mit einer Sehnsucht. Ich meine, er ist ja mein Vater, selbst zu der Zeit, wo der Missbrauch aktuell passiert ist. Als Kind, man liebt seine Eltern so erstmal und in gewissem Alter, wo man noch ein bisschen, ja, wo man halt sehr jung ist, man versteht das ja anders gar nicht oder versteht auch gar nicht, was da passiert. So. Hat der Vater dich auch so körperlich misshandelt, geschlagen? Ja. Das ja. Also da, sagen wir mal ganz salopp, das volle Programm. Ja. Hast du abgekriegt? Ja. Vom sexuellen Missbrauch bis hin zu körperlichen Züchtigungen. Ja. Jetzt geht es darum, die Beerdigung zu organisieren und auf dich fällt diese Aufgabe nicht auf, könnt ihr das nicht euch aufteilen in der Verwandtschaft, Familie? Es ist nicht viel an Kontakt, Verwandtschaft und Familie. Meine Schwester drückt sich bisher. Mhm. Meine Mutter ist mit mir jetzt gestern schon einmal in die Wohnung gefahren, weil wir halt die Unterlagen sichten mussten und Papiere suchen und so. Ja, aber ansonsten stehe ich da halt alleine vor. Ist jetzt eines der Hauptprobleme, wie du diese Beerdigung organisierst und gestaltest? Da habe ich jetzt heute mit einer Bestatterin schon, denke ich, eine ganz gute Zwischenlösung so gefunden. Was mich jetzt am meisten beschäftigt, ist dies hin und her. Ich kann nicht schlafen. Mhm. Mir graut vor Freitag, wo die Urnenbeisetzung ist, wo auch viele Leute kommen, die Jahre mit ihm in Kontakt waren, die ihn mochten, die von ihm schwärmen, die eine ganz andere Seite von ihm kennengelernt haben, die ich gar nicht kenne. Ich stelle mir gerade ganz, ist das eine kirchliche Beerdigung? Nein. Gibt es einen Trauerredner? Nein, auch nicht. Nein. Ich hatte gerade schon die Horrorvorstellung, da steht jetzt irgendein Pastor oder irgendein Trauerredner und spricht da noch gut über den Vater. Nee, das habe ich extra. Er war auch nicht, also unabhängig davon, ob er in der Kirche war oder nicht, aber das hätte nicht gepasst. So, das wäre nicht ehrlich gewesen. Und wenn du jetzt an diesen Freitag denkst, was sind das konkret für Unwohlgefühle? Zum einen dieses, trotz allem, dieses Endgültige, da jetzt meinen Vater zu verlieren, so, und die Auseinandersetzung mit den Nachbarn, Freunden von ihm, die da kommen. Schau zu spielen, also zu spielen da. Zum Teil, genau. Nach außen was Maskerade. Zu zeigen, was ertragen zu müssen, aushalten zu müssen, was ich innerlich so gar nicht empfinde. Du hast gerade als erstes gesagt, die Tatsache, den Vater endgültig zu verlieren. Ja. Du hast ja im Grunde überhaupt keinen Vater gehabt. Nein, habe ich nicht. Zumindest keinen liebevollen, guten Vater. So. Nein, dieser Mann ist ein Verbrecher. Ja. Es tut mir leid, wenn ich das so sage, obwohl der Mann noch nicht unter der Erde ist. Aber wer sowas mit seinem Kind macht und mit anderen Menschen, habe ich keine anderen Worte für. Ja. Ja, rein vom Kopf her, so klar, würde ich über eine dritte Person genauso sagen, so, und aber das Schlimme ist wirklich auch dieses Smalltalk, was man da machen muss dann. Ja. Die wissen nicht, was da los ist und du musst dann die trauernde Tochter spielen und im Grunde bist du völlig zerrissen innerlich. Das finde ich auch, da muss ich ja recht geben. Da musst du dann wirklich sehr tapfer durch diese 2 Stunden, wie lange das dauert, musst du durch. Ja, und da kraut es mir halt vor. Ja, würde ich jetzt auch mir irgendwie so vornehmen, das wie so eine Schauspielerin irgendwie durchzuziehen und das Ganze so schnell wie möglich zu beenden und weg zu deinen Leuten, die Bescheid wissen, wo du auch sein kannst, wie du bist. Sonst eine andere Chance hast du ja offensichtlich jetzt gar nicht, weil das ist ja alles angeleiert und die kommen ja auch alle, ne? Ja. Und insofern kann man da gar nichts machen. Ja. Du bist in einer Therapie im Moment, sagst du? Genau, ja. Das ist sicher auch dann interessant, wenn du das mit dem Therapeuten besprichst, auch dieses Gefühlschaos, in dem du jetzt drin steckst. Kann ich im Moment nicht, von meiner Therapeutin 2 Wochen im Urlaub. Ach so, das ist natürlich krass. Passt. Ja. Also, ich finde, du kannst dir noch mehr Zorn gestatten. Muss ich lernen. Ja, das glaube ich, das musst du lernen. Das glaube ich auch. Und die andere Sache mit dem Freitag, einfach Augen zu und durch und lass es so wenig wie möglich an dich herankommen. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die du hast, da dann den Tag zu bestehen. Deine Therapeutin ist in Urlaub. Ja. Meine Psychologin ist nicht in Urlaub. Die ist hier. Ich möchte, dass du mit ihr so ein bisschen sprichst. Einverstanden, Gabi? Okay, ja. Gerne. Dann legst du offen, wir melden uns gleich nochmal. Alles klar, okay. Danke tschüss, dir. Tschüss, Gabi, gerne. Tschüss. Und hier sind Marco und Sabine, beide 25. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Können wir zu dritt reden oder musst du den Hörer hin und her halten? Ich habe es jetzt nur, ich glaube, wir können es auf Lautsprecher machen, aber da muss ich mal eben, das ist nicht mein Handy. Kleinen Moment. Ja, nicht, dass du uns wegdrückst. Aber sonst fangen wir einfach mal an. Also ich spreche mit Sabine. Jetzt sind die beiden da am Fummeln. Könnt ihr mich hören? Ja, wir können dich hören. Alles gut. Hallo Marco. Hallo. Ja, das ist sehr gut. Weswegen ruft ihr beiden mich an? Das Problem ist halt mit dem Bukkake, ne? Bitte? Mit dem Bukkake ist das Problem. Mit dem Bukkake? Ja, genau. Was ist das? Ja, das ist halt, wenn mehrere Leute quasi eine Frau begehren. Wie nennt man das? Bukkake? Ja. Wenn mehrere Leute eine Frau... Im Grunde genommen geht es halt darum, dass die Frau sich nachts vor den Männern präsentiert, während die sich halt daran erfreuen. Sabine, ich mache einen Vorschlag. Schalt mal dieses Sprechding da ab und wir reden ganz normal, dann ist die Stimme besser. Ja. Also schalt den Lautsprecher mal aus und geh du ran und wenn ich den Marco haben will, dann reichst du das Gerät rüber. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Ja, ist besser, man versteht es besser, sonst verhallt das so. Also, was geht's genau, Sabine? Erklär es mir nochmal. Also das Problem ist, vor ein paar Wochen hat es sich so ergeben, dass ich halt mit ein paar Freunden von mir die Leidenschaft des Bukkake entdeckt habe. Ihr habt entdeckt? Ja, also wir wohnen alle im Wohnheim. Erklär uns das doch mal, dieses Bukkake kennt kein Mensch. Was will man, was soll man und was ist los? Ja, also im Grunde genommen geht es halt darum, dass die Frau sich vor den Männern auszieht, während die sich einen runterholen und dann halt auf die Frau abspritzen. Ach du lieber Himmel. Ja. Und wer will das? Ich kann verstehen, dass das viele nicht verstehen können. Ich muss sagen, ich habe das für mich selbst auch erst vor ein paar Wochen entdeckt. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Also du hast das schon gemacht? Ja, ich habe halt hier mit meinen 5 Jungs quasi treffen wir uns regelmäßig. Du hast von Heim gerade was erzählt. Was für ein Heim? Ja, wir wohnen im Studentenheim. Ach so, schön. Ach so. Und wir haben uns So geht's im Studentenheim zu. Und diese 5 Jungs, ist einer von dir zum Beispiel Marco? Ist das dein Freund? Nein, gar keiner. Ach so, keiner. Das sind alles fremde Jungs. Also ich kenne die jetzt, seitdem wir hier studieren eben. Ja. Und wir haben donnerstags diesen Studentenparty bei uns in der Kneipe. Mhm. Und da lernt man sich dann halt auch viel kennen und man hat viel miteinander unternommen jetzt in dem letzten halben Jahr und dann ist es halt jetzt ein paar Mal vorgekommen, dass wir dann nach den Studenten habt ihr das gemacht? Nach der Studentenparty sind wir dann halt noch zu irgendeinem nach Hause gegangen und dann ganz normal noch ein bisschen reden und ein bisschen trinken und Du ist das eine sehr, ganz krasse Form der Sexualität. Es geht ja so ein bisschen in Richtung Gangbang. Du sagst für dich, dass du das erotisch und sexuell anziehend findest. Ja, also ich fand das am Anfang auch ein bisschen komisch und ich musste mich erst mit dieser Idee auch anfreunden, weil mir kam halt irgendwann mal darauf, wer so welche sexuellen Neigungen hat, wenn man sich halt so unterhält. Mhm. Natürlich auch, wenn ein bisschen Alkohol im Spiel ist, dann geht es ja eh immer ein bisschen leichter. Mhm. Und dann kam halt einer auf diese Bukkake-Geschichte und ich fand das sehr interessant und dann haben wir es halt irgendwann kurze Zeit später ausprobiert. Und heute gefällt es dir? Ja, ich fand es am Anfang relativ merkwürdig und mittlerweile habe ich echt Gefallen dran gefunden. Schläft denn irgendeiner von den Männern dann auch noch mit dir? Oder, nein. Also die onanieren auf dich drauf? Ja. So kann man sagen. Und dann gehen die alle nach Hause und du gehst unter die Dusche und das war's? Ja. Hm. Bizarr. Ja, und das ist eigentlich für mich auch ein Problem, darüber zu sprechen, weil ich es halt selbst ein wenig peinlich finde, weil es halt sehr ungewohnt ist und ich habe es auch vorher noch nie gehört. Sabine, meine Sendung ist gleich vorbei. Das ist mit der Sexualität immer eine Sache, mit Peinlichkeit. Ich finde immer, wenn man der alte Spruch, wenn man sich selbst und anderen nicht schadet, kann man eigentlich alles machen. Aber die Frage ist immer, ob man sich schadet und ab wann man sich schadet. Ich muss leider jetzt Schluss machen, die Sendung ist zu Ende. Vielleicht ein andermal, wir haben jetzt auf jeden Fall einen neuen Begriff gelernt. Liebe Sabine, tschüss, mach's gut. Danke. Ja, tschüss. In der Technik, Mandy Pietschmann, morgen, ich bringe es nicht übers Herz. Gute Nacht, bis